Hören 16. Ich begrüße heute Martin Weiß. Herr Weiß, Sie sind freier Reisebuchautor und haben gerade ein Buch über den sogenannten sanften Tourismus veröffentlicht. Nun ist das ja ein Begriff, der durchaus vielschichtig ist. Können Sie uns kurz erläutern, was darunter zu verstehen ist? Aber gern. Unter sanftem Tourismus verstehe ich grundsätzlich eine bestimmte Haltung des Reisenden dem Gastgeberland gegenüber. Die sollte von Respekt geprägt sein. Und sie gründet nicht allein in einem schonenden und verantwortungsvollen Umgang mit der Natur, sondern betrifft auch kulturelle Konzepte, mit denen ich mich als Reisender auseinanderzusetzen habe. Was heißt das konkret? Nun, das bedeutet, dass ich mich mit den Gepflogenheiten und kulturellen Konventionen des Gastgeberlandes vertraut mache, bevor ich mich überhaupt erst auf den Weg mache. Dass man sich vor Reisebeginn eingehend informiert, ist in dieser Beziehung nur ein Aspekt. Ich muss auch dazu bereit sein, meine eigenen kulturellen Konventionen zu überdenken und zu reflektieren. Damit ist grundsätzlich die Voraussetzung gegeben, dass ich mich an die Kultur und an die Verhaltensweisen der Menschen des Gastlandes anpasse, während ich mich dort aufhalte. Ein hoher Anspruch. Ist das nicht sehr aufwendig? Sicher, es erfordert eine gewisse Praxis, auch im Umgang mit sich selbst. Nur wer bereit und auch fähig ist, eigene Konventionen zu überdenken, kann diesem Anspruch wirklich gerecht werden. Und wie lässt sich das nun lernen? Genau das ist das Thema meines Buches. Ich stelle verschiedene Kulturen und spezifische Konventionen vor, die für diese jeweils typisch sind. Und daraus leite ich dann Fragen ab, die sich auf die Kultur meines Lesepublikums beziehen. So werden meine Leserinnen und Leser schrittweise dazu angeleitet, über ihre eigenen Konventionen nachzudenken. Wer, denken Sie, wird Ihr Buch kaufen? Viele Menschen wollen heute individueller reisen und besondere Erfahrungen machen. Diese Menschen sind auch bereit, eine anspruchsvollere Reiseliteratur zu kaufen. Ich glaube, diese Zielgruppe könnte zu meinem Buch greifen. Ich möchte aber generell alle Lesende ansprechen, die sich mit der Kultur ihres Reiselandes auseinandersetzen möchten. Sie haben einen hohen Anspruch und gehen durchaus theoretisch vor. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass das abschreckend wirken könnte? Hier ist von einigen Rezensenten leider etwas missverstanden worden. Das Buch enthält natürlich auch theoretische Ausführungen und beschäftigt sich mit anspruchsvollen Methoden für ein interessiertes Publikum. Durch die vielen Fallbeispiele und die schrittweisen Anleitungen, die den überwiegenden Teil des Buches einnehmen, ist es aber sogar ausgesprochen praxisorientiert und somit für einen breiten Leserkreis geeignet. Eine letzte Frage noch, Herr Weiß. Was für ein Buch planen Sie als nächstes? Ein Buch über die deutschen Regionen und über den Umgang der Deutschen miteinander. Da gibt es viele Vorurteile, nicht nur zwischen den Ost- und Westdeutschen. Es ist schon sehr spannend zu schauen, wie man zum Beispiel in Norddeutschland über die Bayern denkt und umgekehrt. Hier etwas aufzubrechen und vielleicht sogar zu erschüttern, das wäre mein Anliegen für ein nächstes Buch. Herr Weiß, vielen Dank für dieses Gespräch.